Füßen und wacke mit dem Bauch. Ich schütte meine Schultern und meine Hände auf. Ich recke meine Arme, die Beine machen's nach. Ich klatsche in die Hände, nun bin ich wieder wach. Jetzt stampf ich mit den Füßen und wacke mit dem Bauch. Die Beine.